1. Danach reist Jesus in Galiläa den wollte nicht in Juda bleiben, weil die Juden dort versuchten, ihn zu töten. 2. Das Judisch Lobhuttenfest stand jedoch kurz bevor. 3. Sein Bruder sagten zu ihm, verlass diesen Orten gehör nach Juda, damit auch den Jünger die Werksehen können, die du vollbringst vor. Denn niemand, der bekannt wer den Mokti, tut sein Taten im Verborgenen. Wenn du solche Dinge tust, dann sehst dich der Welt, 5. Denn nicht einmal sein eigenen Bruder glaubten an ihn. 6. Jesus erwidert ihnen, mein Zeit ist noch nicht gekommen, aber ihr Zeit ist immer bereit, 7. Die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst es ihr, weil ich besuche, das ihr Werk bös sind, 8. Geht es am Fest hinauf. Ich gehör nicht zu diesem Fest, weil mein Zeit noch nicht erfüllt ist, 9. Nachdem dies gesagt hat, blieb in Galiläa. 10. Als sein Bruder am Fest hinaufgegangen waren, ging auch hinauf, jedoch nicht öffentlich, sondern im Verborgenen. 11. Die Juden suchten in waren des Fests und fragten, wo ist dieser Mann, 12. Es gab viel Gerede über in unter dem Volk, einige sagten, ist ein guter Mensch, waren andermeinten, nein, verwerfet das Volk, 13. Doch niemand sprach öffentlich über ihn, aus Furcht vor den Juden. 14. Als das Fest bereits sehr hafte vorüber war, ging Jesus in den Tempel hinauf und lehrt dort. 15. Die Juden wunderten sich und fragten, why kommt dieser Mann zu solcher Gelehrsamkeit, obwohl nicht studiert hat, 16. Jesus antwortet ihnen, mein Lehr stammt nicht von mir selbst, sondern von dem, der mich gesandt hat, 17. Wer seinen Willen tun will, wird erkennen, ob die Lehr von Gott stammt oder ob ich aus eigenem Antrieb spreche, 18. Wer aus eigenem Antrieb spricht, sucht seinen eigenen Ruhm, wer aber den Ruhm dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig, und in ihm ist kein Ungerechtigkeit, 19. Hat euch nicht Mose das Gesetz gegeben? Und doch holt keiner von euch das Gesetz. Warum versucht mich zu töten, 20. Das Volk erwidert, du bist von einem Dämon besessen. Wer versucht dich zu töten, 21. Jesus antwortet ihnen, ich habe ein einziges Werk getan und allseid darüber erstaunt, 22. Mose hat euch die Beschneidung gegeben, obwohl es nicht von Mose, sondern von den Vaten stammt, und beschneidet einen Menschen am Sabbat, 23. Wenn ein Mensch am Sabbat beschnitten wird, damit das Gesetz Moses nicht gebrochen wird, warum seid dann zornig auf mich, weil ich einen ganzen Menschen am Sabbat geheilt habe, 24. Erteilt nicht nach dem äußeren Anschein, sondern fault ein gerechter Teil, 25. Einige Bewohner Jerusalem sagten daraufhin, ist das nicht der, den sie zu töten suchen, 26. Und sie, o spricht öffentlich, und sie sagen nicht zu ihm. Haben die Oberen etwa wirklich erkannt, dass dieser der Christus ist, 27. Doch von diesem wissen wir, woher stammt, wenn aber der Christus kommt, weiß niemand, woher ist, 28. Da rief Jesus laut im Tempel, warende lert, und sprach, erkennt mich und wisst, woher ich bin? Und doch bin ich nicht aus eigenem Antrieb gekommen, sondern der mich gesandt hat, ist wahrhaftig, den nicht kennt, 29. Ich kenn ihn, weil ich von ihm bin und mich gesandt hat, 30. Daraufhin versuchten sie, in zu ergreifen, doch niemand legte Handen in, weil sein Stund noch nicht gekommen war. 31. Viel aus der Mensch glaubten jedoch an ihn und fragten, kann der Christus, wenn kommt, mehr sechen tun, als dieser tut, 32. Die Pharisäer horten, why das Volk über ihn murmelt, und die Hohenpriester und Pharisäer sandten Diener aus, in Fest zunehmen. 33. Jesus sagt daraufhin, noch ein Kurs sieht bin ich bei euch, dann gehör ich zu dem, der mich gesandt hat, 34. Erwerdet mich suchen und nicht finden, und dorthing, wo ich bin, konnte nicht kommen, 35. Die Juden fragten sich gegenseitig, wohin will. Diese gehen, das wir nicht finden sollen? Wille etwas zu den Griechen in der Diaspora sehen und die Griechen lehren, 36. Was bedeutet dieses Wort, das er gesagt hat, werdet mich suchen und nicht finden, und wo ich bin, konnte nicht hinkommen, 37. Am letzten, dem großen Tag des Fests, stand Jesus auf und rief laut, wenn jemand Durst hat, so komme zu mir und trink, 38. Wären mein Glut, aus dessen in ihrem Werden, why die Schrift sagt, Strom lebendigen Wassers fließen, 39. Die sagte jedoch über den Geist, den Diogenigen empfangen sollten, dien in Glaubten, denn der Geist war noch nicht die, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. 40 Keinig aus der Mensch, die dies Wort horten, sagten, dieser ist in Wahrheit der Prophet, 41. Ander sagten, dieser ist der Christus wieder ander fragten, kommt der Christus den aus Galilä, 42. Hat nicht die Schrift gesagt, dass der Christus aus dem Geschlecht Davids und aus dem Dorf Bethlehem kommt, wo David war, 43. So entstand wedgen im Einspaltung in der Mensch. 44. Einige von ihnen wollten in ergreifen, doch niemand legte Handen in. 45. Die Diener kehrten zu den Hohenpriestern und Pharisäern zurück, und dies fragten sie, warum hat ihn nicht gebracht, 46. Die Diener antworteten, noch nie hat ein Mensch so geredet wie dieser, 47. Die Pharisäer entgegneten, seider etwa ortsverfert worden, 48. Hat den einer von den Oberen oder von den Pharisäern an ihn geglaubt, 49. Dies Mensch aber, die das Gesetz nicht kennt, verflucht sind sie, 50. Nicodemus, der früher zu ihm gekommen war und einer von ihnen war, sagt zu ihnen, 51. Richtet unser Gesetz den einen Menschen, one in Zuvor anzuhören und festzustellen, was tat, 52. Sie antworteten ihm, bist du etwa auch aus Galilä? Forschen nacken sie, das kein Prophet aus Galilä aufstet, 53. Danach ging jeder in sein Haus.